hören Sie jetzt im Schneckenradio. Anmerkungen zum Weltgeschehen. Zweiter Bier-Podcast in San Diego. Wir haben Josefs Brau Brewing Company, Hofbrau Bock, gekauft. Ein Sixpack. Golden Bock Bier. Brewed and bottled by. Was heißt eigentlich Bock Bier? Bock Bier? Das weiß ich nicht, aber es ist so ein Bier, das es so eigentlich nur jetzt so Richtung Mai gibt. Mhm. Hofbrau in German means the brew of royalty. Josefs Brau, Hofbrau Bock is a fine example of a regal brewing tradition still found in Germany today. This outstanding Bock is golden in color, very rich and moderately hopped. Beer stats 7% alcohol by volume. Oh, ist das so ein hochprozentiges Bier? Ja, geht. Du meine Güte. 22 international bitterness units brewed with three types ist of important malt. Hallertau, Aroma Hops and Lager Yeast. Ich verdurste hier. Bis zwei versaufen. Liest du jetzt die ganzen Ingredients? Ja, es ist eine normale Standardflasche, wie es hier in Amerika Flasche. Gibt. Die Flasche. Es schäumt nicht die Bohne. Nee. Es sieht abgestanden im Glas aus. Probieren wir es trotzdem? Es riecht fruchtig. Wie, wir stoßen nicht mehr an? Aber schmeckt wie ein normales. Und schmeckt unspannend. Unspannend. Es muss kalt getrunken werden. Das schmeckt wirklich total unspannend. Ein bisschen Bier. Ja, ein bisschen herb, meine ich. Ein bisschen. Schmeckt mir normales Pilz im Grunde. Ja, also es schmeckt nicht so. Also bei manchen Bieren meine ich ja, man merkt nach wenigen Schlücken, ob man danach einen Kater hat oder nicht. Oder Kopfschmerzen. Und es ist nicht so katerig, finde ich. Es war ziemlich herb. Typisches also Bockbier, das nicht schäumt und abgestanden aussieht. Nichts Besonderes, also ja. Na gut, es war aber auch nicht teuer. Für Bier in Amerika war es nicht teuer. Sixpack, für viel haben wir dafür bezahlt? 6,50. Okay, so. In kleinen Flaschen. In kleinen Flaschen. Ganz normal. Ja. Sonst? Eine Flasche hätte mir gereicht, vier sind noch vor uns. Wir haben gerade versucht, Matlock zu gucken in deiner Andy Griffith Show und es war völlig moral überladen und albern. Ja, und jetzt gucken wir Navy Series. Mal wieder. Ist das schon wieder Werbung? Ja. Ja. Das ist schon wieder Werbung. Ja. Bis zum nächsten Bier. Ja. Tschüss. Tschüss. Dies war eine Produktion von Schneckenradio.de.